Krise untersteht. Man sieht es überall, ja was und wieder mal bestätigt es, wir haben ein Problem. Rassisten und Faschisten gründen wieder ein System. Ähnlich unaufhaltsam, ja, aber gut organisiert. Ey, ihr glaubt gar nicht, was um euch rum alles passiert. Es grassiert diese Seuche, man, wir sind die höchsten Kreise. Und das Üble daran ist, es gibt dafür nur Beweise. No need, no Rassisten, no Rassisten, no Faschisten. No need, no Rassisten, no Rassisten, no Faschisten. No need, no Rassisten, no Rassisten, no Faschisten. No need, no Rassisten, no Rassisten, no Faschisten. I don't know how to move when I see them one for groove. And if them all better run, then my brother better run. Rasta man, you're a son of Jason. Hey, they wanna fight, so we gon' teach them that the day will come, we are gon' meet them, and that the unity gon' bond them all. But first, brother, we have to stay strong.